ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Jörg Albrecht und Nora Gomringer hören 1, 2, 3, 4, 5, 100 Hörspiele aus 100 Jahren Radiogeschichte. Willkommen beim Jubiläumspodcast. Lieber Jörg. Ja. Ich rufe dir mal Heidi Ho zu. Und ich sag zurück Heidi Ho 3. Heidi Ho 3. Die Interessen der Firma können nicht die Interessen sein, die Heidi Ho hat. Das ist der lange Titel dieses Stücks. Ein Hörspiel von René Polesch von 2002. Produziert vom NDR und vom Deutschlandfunk. Und wir hören an dem 3, das ist kein Fake, sondern es ist wirklich der dritte Teil einer Soap, einer Radikal-Soap, wie Polesch das nennt. Worum geht es in der Soap insgesamt? Um Arbeit, die neue, die digitale Arbeit. Also im ersten Teil haben wir eigentlich die Vermischung von Arbeit und Zuhause, die wir jetzt seit Corona spätestens sowieso alle kennen. Im zweiten Teil ist es dann das Nomadische der digitalen Arbeit. Und ja, was ist es im dritten Teil? Ich zitiere mal direkt aus dem Stück. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob das hier soziale Beziehungen sind. Und ja, das ist vielleicht schon auch eine Überschrift für dieses Stück. Und wir hören drei grandiose Schauspielerinnen, nämlich Christine Groß, Nina Kronjäger und Claudia Splitt, die sich abwechseln mit Gedanken zur neuen Arbeit. Sie sprechen sehr schnell, manchmal schreien sie einzelne Wörter oder Sätze, dann werden sie immer wieder von Songs unterbrochen, die aber auch wieder abrupt abbrechen und dann beginnen die Schauspielerinnen wieder. Und ja, sie jagen diese Gedanken sich gegenseitig zu, jagen durch diese Gedanken und nehmen uns mit in diese neue digitalisierte Arbeit nach dem Ende der Dotcom-Blase Anfang der 2000er. So digital und so kritisch es ist, musste ich die ganze Zeit an Schiffchen denken, Schiffchen in einem großen Webstuhl, weil dieses Hin- und Herschießen der Eingaben der jeweiligen Sprecherin ergibt dann ein ganzes Gewebe. Und ja. Am Anfang denkt man so, Mann, ist das aggressiv und was will dieser Text von mir? Aber ich werde trotzdem eingelassen und ich kann am Ende ein Ganzes betrachten und verstehe, hier wird mir mit anderen Formen, in die Dringlichkeit übersetzt wird, klargemacht, auch ich bin gemeint. Ja. Also hier geht es auch um mich und meine Einstellung dazu, wie ich soziale Kontakte pflege, halte, wie ich sie bewerte. Die anderen Heidi Hos gehört habend, geht es natürlich auch darum, wie kann ich überhaupt noch in meinem Leben eine Balance herstellen? Also Arbeit ist ein ganz großer Teil und dann spielt sich alles andere nur so nebenher und so quasi unter ferner Liefen ab. Ich muss echt sagen, wenn alle immer auch so ein bisschen so Triggerwarnungen vorgeben und vorschießen, würde ich auch hier sagen, das macht, mich hat es beim Hören an die Grenze von Aggressivität gebracht, weil das ja auch wirklich alle drei Schauspielerinnen, alle drei Sprecherinnen sind so präsent und ich habe es gehört, als ich im Straßenverkehr unterwegs war. Ui. Und ich war wirklich angegriffen zum Teil. Oder hätte ich dich vorwarnen sollen. Aber ist auch gut so, dass es einen trifft. Ja, es ist ja auch klar, denn es geht ja um eigentlich letztlich die Geschichte der Gefühle im radikalisierten Kapitalismus, der jetzt noch deregulierter ist und eben digital sich nochmal ganz anders aufstellt. Übrigens, wenn du schon an Webstuhl denkst, der Webstuhl ist ja der Vorläufer, der Computer. Absolut. Also auch dessen, was wir jetzt gerade als Smartphones in der Hand haben und wer weiß, wie sich's weiterentwickelt. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor echt beeindruckt von der Arbeit von Polesch, also von davon, dass das, was in diesem Stück passiert, eigentlich für heute immer noch ziemlich viele tolle Sätze bereithält, die auf unser Leben nach wie vor zutreffen, was nach 20 Jahren ja gar nicht so selbstverständlich ist. Und ja, es ist ein Stück, was wirklich Spaß macht, aber du hast recht, was durchaus auch an die Substanz geht und manchmal auch an die Grenzen des Hörens geht. Und genauso, glaube ich, soll es sein und muss es sein. Heidi Ho 3, Ton ab. Du hast mich mit diesem Film verwechselt, Heidi Ho. Ja, das habe ich. Oder Kino oder sowas. Und eigentlich wolltest du in einen Film, aber dann bist du doch zu mir gekommen. Ja, das bin ich. Ich wollte in diesen Film, in dem sie Drogen nehmen. Und dann bin ich irgendwie bei dir gelandet. Und ich dachte die ganze Zeit, Scheiße,